Auf der Ebene von Heves von Pedophie. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Auf der Ebene von Heves von Pedophie. Der Abend senkt sich auf die Heide. Fern um der Matra, bleiche, hohe, zum Himmel aufgehobene Stirne, flammt eine rosenrote Lohe. Und dieser milde Feuerschimmer, hell leuchtend auf des Berges Firne, gleicht einem rosenroten Schleier um eines Mädchens keuche Stirne. Die Ebene liegt wie Traum umfangen, allmählich bleicht die Abendröte, melodisch tönt zu ihrem Scheiden das Klagen einer Hirtenflöte. Auf mächtig dunklem Wolkenbette ruht schemenhaft die Totenbleiche, umschattete Gestalt des Mondes wie eine schöne, junge Leiche. So traurig ist des Mondes Bildnis, und dennoch werd ich festgehalten von dieser geisterhaften Leuchte wie von dämonischen Gewalten. Es quellen heiße Schmerzenswogen herauf aus meines Herzens Grunde. Ich denke bei des Mondes Anblick an meines Lebens schwerste Stunde. Ich weiß nicht mehr, was mich bewegte, doch schwellt mein Herz dieselbe Klage wie dazumal, und ich muß weinen, wie ich geweint an jenem Tage. Ende von Auf der Ebene von Heves von Pedophie.